Zehntens. Männer und Frauen haben bis auf ihre physischen Geschlechtsmerkmale keine angeborenen Unterschiede. Das Postulat. Das Verhältnis der Geschlechter muss eingeordnet werden in die großen Fragen der Ungleichheit. Die vielen Verteidiger von Ungleichheit setzen darauf, aus vermeintlichen Unterschieden Privilegien und Herrschaftsansprüche abzuleiten und tatsächliche Unterschiede mit Bedeutungen zu belegen, die ihnen nicht zukommen. Damit sollen vorhandene Privilegierungen gesichert oder neue Privilegierungen begründet werden. Deshalb erklären die Ideologen der Ungleichheit so gerne Wohlstandsunterschiede aus Fleiß und Tüchtigkeit, Leistungsunterschiede aus Begabung, Unterschiede zwischen Völkern mit der Rasse oder der ethnischen Herkunft, Unterschiede zwischen Kulturen aus der Religion und Unterschiede zwischen Männern und Frauen aus dem Geschlecht. Beim Kampf zwischen Ungleichheit und Gleichheit dreht sich für die Verteidiger vorhandener Ungleichheiten am Ende fast alles darum, die Herrschaft heterosexueller weißer Männer abzusichern oder auszubauen. Und in der Familie und im Verhältnis der Geschlechter ist ihr Herrschaftssystem das Patriarchat. Diese familiäre Vorstufe des kapitalistischen Systems ist aber keineswegs eine natürliche Organisationsform der Gesellschaft. Sie ergab sich vielmehr aus dem privaten Eigentum. Der Kampf um die Beseitigung patriarchalischer Herrschaftsstrukturen greift viel zu kurz, wenn er sich nur auf die Herstellung formaler Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen beschränkt. Es geht vielmehr darum, generell die Konzeption des Geschlechts zu dekonstruieren. Sie ist eine soziale Fiktion, die der Unterdrückung dient. Natürlich kann niemand bestreiten, dass Männer und Frauen unterschiedliche primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale haben. Unstreitig ist auch, dass sich menschliches Leben aus der Vereinigung von Same und Ei ergibt, dass nur Frauen schwanger werden können und dass nur sie Säuglinge stillen können. Ferner ist richtig, dass Männer und Frauen unterschiedliche Körperkräfte haben und dass Männer schneller laufen, weiter werfen und weiter springen können als Frauen. Aber das war es dann auch. Im modernen Leben sind diese Unterschiede sowieso ohne praktische Bedeutung. Schon bei der längeren Lebenserwartung der Frauen muss man bezweifeln, ob diese genetisch bedingt ist oder sich nicht vielmehr aus der sozial vermittelten Unvernunft vieler Männer ergibt. Die moderne Reproduktionsmedizin wird es möglich machen, dass wir uns den Zufälligkeiten und Ungerechtigkeiten der Natur mehr und mehr entziehen. Leihmütter, Keimbahneingriffe, sicherlich auch bald Schwangerschaften außerhalb des Mutterleibs. Es geht immer weiter. Irgendwann wird bestimmt auch der männliche Samen nicht mehr notwendig sein, um ein Ei zu befruchten. Sofern man nicht die Kindererziehung völlig zur öffentlichen Aufgabe macht, was sicherlich das Beste wäre, gibt es dann überhaupt keine Notwendigkeit mehr dafür, dass Frauen auch nur einen Bruchteil mehr an Zeit und Kraft auf Kinder verwenden, als dies Männer tun. Die Sexualität wird dann dem Privatvergnügen dienen, aber von allen Rollenzuschreibungen getrennt sein. Das Geschlecht einer Person wird lediglich noch den Charakter eines Ornaments haben, vergleichbar den Bauwerken der Gründerzeit, deren Baumeister den identischen Ziegelhäusern mal eine barocke und mal eine klassizistische Fassade anklebten, je nach dem Geschmack des Eigentümers, aber ohne jede Funktion für das Wohnen im Hause. So ähnlich ist das ja auch mit der Venus von Milo oder Michelangelos David. Beide sind aus Marmor. Nur ein paar Kurven und ein kleiner Zipfel machen einen ganz oberflächlichen und rein äußerlichen Unterschied. Diese Erkenntnis bedeutet für die soziale Wirklichkeit, das Patriarchat ist nicht besiegt und die Gleichheit der Geschlechter ist nicht hergestellt, solange wir dulden oder gar fördern, dass Jungen und Mädchen bzw. Männer und Frauen unterschiedliche Temperamente zeigen, unterschiedliche Neigungen haben, unterschiedliche Berufe wählen, unterschiedlich gewalttätig sind oder sich in unterschiedlichem Umfang für Mode interessieren. Abgesehen davon, dass Spielzeugautos sowieso ein pädagogisch schlechtes Spielzeug sind, weil sie einen individualistischen, umweltfeindlichen Lebensstil propagieren, abgesehen davon also muss man ganz klar sagen, dass schon in einem Kindergarten grundlegend etwas falsch läuft, wenn in der einen Ecke dreijährige Jungen mit Spielzeugautos herumfahren, während in der anderen Ecke dreijährige Mädchen mit Puppen spielen. Hier werden patriarchalische Strukturen in einem Alter verfestigt, wo sich die Kinder noch gar nicht wehren können. Die Farbe Rosa sollte man für Mädchen sowieso verbieten. Und Barbie-Puppen gehören ganz oben auf den Index für jugendgefährdendes Spielzeug. Da ist es kein Wunder, dass die Jungen in der Schule eher Mathematik und Physik wählen, während die Mädchen sich mehr für Englisch und Sozialkunde interessieren. Bereits die Ausbildung unserer Erzieherinnen ist offenbar falsch angelegt. Sonst würde man den falschen Rollenprägungen im Kindergarten ganz anders begegnen. Nicht akzeptabel ist außerdem, dass es sich bei Erzieherinnen zu 95% um Frauen handelt. Während die Frauen in Erziehungsberufen auf die Kinder anderer Leute aufpassen, versammeln sich die Männer in Konstruktionsbüros und planen den männerdominierten technischen Fortschritt. Das muss sich ändern. Beim Personal der Kindergärten brauchen wir deshalb eine Männerquote von 50%. Dagegen brauchen wir bei den Hochschulabsolventen in Maschinenbau und Elektrotechnik eine Frauenquote von 50%. Notfalls muss man Männer eben so lange durch das Examen fallen lassen, bis die Frauenquote erreicht ist. Die Wirklichkeit. Jeder geistig gesunde Mensch hat das Sein, das er fühlt, und die Identität, die er sich zuschreibt. Und niemand, weder der Staat noch die Gesellschaft noch Religionen oder Ideologien, hat das Recht, ihm dabei reinzureden. Das setzt allen essentialistischen Spielereien über das Wesen von Mann und Frau ihre Grenzen. Es setzt aber auch dem Gegenteil seine Grenzen, nämlich der Behauptung, das Geschlecht sei nur eine soziale Fiktion. Es impliziert das Recht von Männern und Frauen, je nach ihrer Wahl oder ihren Bedürfnissen unterschiedlich oder gleich zu sein. Abgesichert wird dies durch die Gleichheit vor dem Gesetz. An dieser Stelle sei ein Exkurs erlaubt. Die Auffassung von der Gleichheit zwischen Männern und Frauen unterscheidet die westliche Welt elementar vom größten Teil der islamischen Welt, darunter auch vom größeren Teil der muslimischen Zuwanderer in den westlichen Ländern. Dieser Widerspruch zwischen der postulierten Gleichheit oder Gleichwertigkeit der Religionen einerseits und der Gleichheit von Männern und Frauen andererseits wird aber gern verdrängt. Netzler Kelek zitiert dazu die Grünen-Abgeordnete und ehemalige Integrationsbeauftragte Marie-Louise Beck, die für das Recht auf Differenz plädiert. Also, so Netzler Kelek, im Klartext letztlich auch für die Akzeptanz der muslimischen Apartheid von Frauen, weil sie zum religiösen Leben zu deren Bedingungen gehört. Mindestens an dieser Stelle der Gleichheitsdebatte geht es vor allem um Ideologie. Die Gleichwertigkeit des Islams mit anderen Glaubensüberzeugungen ist bei vielen sehr willkommen, um die Prägung der abendländischen Kultur durch den christlichen Glauben weiter zu reduzieren. Da nimmt man die Rückständigkeit des Islams in der Frauenfrage als Kollateralschaden gern in Kauf. Die Verneinung von jeglichen natürlichen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, entsprechend der Gender-Ideologie, ist aber auch sehr willkommen, scheint sie doch eine Säule des traditionellen Familienbildes anzusägen. Im Sinne einer universalen Gleichheitsidee scheint es dabei unwesentlich, dass niemand, der bei Verstande ist, gleichzeitig für die Gleichheit der Frau und die Gleichwertigkeit des Islams mit anderen Glaubensüberzeugungen sein kann. Soweit der Exkurs. Gelebt werden kann die Gleichheit vor dem Gesetz nur, wenn auch die Zuschreibungen, die Männer und Frauen für ihre Geschlechterrolle erfahren, ausreichend liberal sind, so dass sich niemand von außen gegängelt fühlt. Dazu gehört aber auch das Recht von Männern und Frauen, ihre Rollen exakt nach dem Klischee zu wählen oder vom Klischee in beliebigen Stufen bis zum genauen Gegenteil abzuweichen. Es bleibt in solch einem Konzept offen, wie gleich sich Männer und Frauen fühlen oder verhalten. Sollen sie es doch selber entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, dass es bestimmte Unterschiede gibt und zähle nachfolgend einige auf. Diese Unterschiede betreffen natürlich stets nur den Durchschnitt und erlauben keine Prognose für den Einzelnen. Ob es sie gibt, ist für praktische Zwecke irrelevant, solange man sicherstellt, dass Männer und Frauen frei entscheiden können. Nachfolgend eine Auswahl von Unterschieden. Männer leben im Durchschnitt 6 Jahre kürzer und haben über die gesamte Lebensspanne in jedem einzelnen Jahr eine höhere Sterblichkeit als Frauen. Männer sind körperlich stärker und laufen schneller. Darum finden alle Sportwettbewerbe getrennt nach Männern und Frauen statt. Männer und Frauen haben die gleiche durchschnittliche Intelligenz. Aber unter den Männern gibt es mehr extreme Hochbegabungen und mehr sehr intelligenzschwache. Frauen schneiden durchschnittlich besser bei der verbalen und Männer besser bei der mathematisch-analytischen Intelligenzleistung ab. Wegen der unterschiedlichen hormonellen Ausstattung neigen Männer stärker zu aggressivem Verhalten. Darum gehen in Deutschland, wie überall in der Welt, auch 85% der Fälle von Mord und Totschlag sowie gefährlicher Körperverletzung auf ihr Konto. Männer und Frauen haben unterschiedliche Interessenschwerpunkte. Das zeigt sich beispielsweise bei Kindern in der Wahl des Spielzeugs und der Art der Spiele, bei Erwachsenen in den Schwerpunkten der Berufswahl. Männer und Frauen haben unterschiedliche Kriterien bei der sexuellen Partnerwahl und auch Unterschiede im Sexualverhalten. Diese Unterschiede haben sich evolutionsbiologisch nach dem Grad des Fortpflanzungserfolgs herausgebildet. In den weitaus meisten Kulturen ist die Kinderpflege Sache der Frauen, und zwar unabhängig davon, ob die Gesellschaft patriarchalisch oder matriarchalisch organisiert ist. Wenn die Interessenlagen und damit auch die Lebenswege von Männern und Frauen im statistischen Mittel unterschiedlich sind, so folgt daraus, dass aus Unterschieden der Berufswahl, der Erwerbsbeteiligung und der Karriereverläufe nicht zwingend auf eine ungerechte Ungleichbehandlung geschlossen werden kann. Die Fächerwahl der Studienanfänger zeigt, dass die Neigungen von Männern und Frauen stabil unterschiedlich sind. Im Zeitablauf lässt sich praktisch keine Veränderung beobachten. An den deutschen Hochschulen waren im Jahre 2000 73,5% der Studienanfänger in den Sprach- und Kulturwissenschaften weiblich, im Jahre 2010 waren es 74%. In den Ingenieurwissenschaften waren im Jahre 2000 22% der Studienanfänger weiblich. Im Jahre 2010 waren es ebenfalls 22%. In der Humanmedizin waren im Jahre 2000 62% der Studienanfänger weiblich, im Jahre 2010 waren es 63%. Was heißt das nun für die künftige Karrieregerechtigkeit? Gerecht ist es, wenn man unabhängig vom Geschlecht und bereinigt um Teilzeitarbeit und Berufspausen als Frau einer bestimmten Jahrgangskohorte und Berufsgruppe die gleiche Karrierechance hat wie ein Mann in der gleichen Jahrgangskohorte und Berufsgruppe. Da die allermeisten Sprach- und Kulturwissenschaftler letztlich Lehrer werden, ist es von daher gerecht, wenn in einigen Jahrzehnten die Mehrzahl der Schuldirektoren weiblich ist. Wegen der Verweiblichung des Lehrerberufs und wegen des öffentlichen Dienstrechts gehen wir aber sowieso schon diesen Weg. Bei den Medizinern schlägt sich die Geschlechteraufteilung der Studenten nicht in der Struktur der berufstätigen Mediziner nieder. Obwohl rund 2/3 der Studierenden und Absolventen weiblich sind, liegt der Anteil der Frauen an den berufstätigen Ärzten nur bei 43%. Von daher wäre es gerecht, wenn der Anteil der weiblichen Chefärzte irgendwann bei 40% läge. Aus Ingenieuren, die in die Industrie gehen, werden im Laufe der Jahrzehnte Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, schließlich Geschäftsführer und Vorstände. Gerecht wäre es, wenn diese Führungspositionen der Wirtschaft irgendwann zu 20% von Frauen besetzt wären. Bei Absolventen des Jurastudiums lässt sich beobachten, dass Männer mit sehr guten Noten bevorzugt in renommierte Kanzleien gehen, die bei hohem Arbeitseinsatz sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und Aussicht auf hohe Einkommen bieten. Weibliche Juristen mit guten Noten bevorzugen dagegen eher den öffentlichen Dienst, mit der Folge, dass dieser mittlerweile auch im höheren Dienst zunehmend verweiblicht, während die Juristen mit wirklich hohem Einkommen nicht im öffentlichen Dienst und vorwiegend männlich sind. Aus den heutigen Studienbeginnen können wir die künftige Verteilung der Geschlechter auf Berufe, Karrieren und Einkommensklassen relativ stabil ableiten. Die statistisch unbereinigte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt liegt bei 22%. Bereits heute gilt, bereinigt man die Gehälter von Männern und Frauen um Arbeitszeit und Berufsstruktur, So löst sich der immer wieder beklagte Unterschied in der Vergütung praktisch in nichts auf. Er beträgt nur noch 2%. Die feministische Position sieht die Diskriminierung der Frauen in der Segregation am Arbeitsmarkt, die eben zu der Lohnlücke führe. Das unterstellt, die tatsächliche Berufswahl und der tatsächliche Berufsweg entsprechen nicht den eigentlichen Wünschen der Frauen. Diese Position ist ideologisch. Zwischen eigentlichen und uneigentlichen Wünschen kann man nämlich nicht unterscheiden. Der Umstand, dass Männer durchschnittlich mehr Geld verdienen und in der Wirtschaft mehr Macht ausüben, erklärt sich weit überwiegend aus der ursprünglichen Berufswahl. Wer das Lehramt für Deutsch und Erdkunde studiert, sollte sich nicht darüber wundern, dass seine Chancen, in den Vorstand eines großen Unternehmens zu kommen oder auch nur irgendwann richtig gut zu verdienen, infinitesimal sind. Dafür arbeitet er im Beruf seiner Wahl und genießt die Sicherheit des Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst. Nicht nur die Berufswahl weist typische Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf. Nach Abschluss der Ausbildung bevorzugen viele Frauen Arbeitgeber und Tätigkeiten, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern und damit den öffentlichen Dienst oder Bereiche, die ihm nahestehen, wie das Gesundheitswesen. In den skandinavischen Ländern ist die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen im Erwerbsleben besonders weit fortgeschritten. Schaut man sich die Zahlen genauer an, stellt man aber fest, dass dies weit überwiegend an der überdurchschnittlichen Beschäftigung der Frauen im öffentlichen Dienst liegt. Unterschiedliche Berufswahl und unterschiedliche Lebensschwerpunkte aufgrund unterschiedlicher Präferenzen sind kein Gleichheitsverstoß, außer man definiert Gleichheit als Gleichheit des Verhaltens und folglich als Gleichheit der Ergebnisse, zumal die Wahlmöglichkeiten beider Geschlechter genau gleich sind. Die Diskussion um die Gleichheit von Männern und Frauen krankt an genau diesem Punkt. Für bestimmte Gleichheitsideologen ist schon der Gedanke, dass Männern und Frauen in gewissem Umfang unterschiedliche Verhaltensweisen und Präferenzen angeboren oder früh herausgebildet sein könnten, die auch in unterschiedliche Lebenswege münden, ganz unerträglich. Sie wollen alle Anzeichen dafür mit Stumpf und Stiel ausrotten und werden nicht eher ruhen und rasten, bis jeder zweite Erzieher männlich und jeder zweite DAX-Vorstand weiblich ist. Ideologen jedweder Provenienz vereint das dringende Verlangen, das Verhalten der Menschen nach ihren fixen Ideen zu regulieren und entsprechende Ergebnisse auch dort zu erzwingen, wo sie schädlich und sinnwidrig sind oder von den Betroffenen schlicht nicht gewünscht werden. Studierquoten für Arbeiterkinder in der DDR und Frauenquoten in Aufsichtsräten gehören gesinnungsmäßig in dieselbe Kategorie, nämlich die Herstellung von Gleichheit mit der mentalen und administrativen Planierraupe.